Deutschland Straße, dann auf zur Gewalt. Es klebt manche Scheibe, ein Schuss, der knallt. Mit Farbe bewaffnet und Pinsel zur Hand spielt er den Davidstern an so manche Wand. Man hat es damals schon als Gesalter. Eine super Idee hat es sehr viel gebracht. Sie machten es vor, wir machten es jetzt. Und wer sich denn wohl, wenn von Kugeln zerfällt? Versteckt man sie ja wohl lange genug, nun ist es vorbei mit dem jüdischen Druck. Es mahnen die Zeichen an Türen und Wand. Vorsicht, Jude, der ist verbannt. Es damals schon als Kristallnacht. Eine super Idee hat es sehr viel gebracht. Sie machten es vor und wir machen es jetzt. Und wer sich denn wohl, wenn von Kugeln zerfällt? Und schlägen sie auf in der Jahre herbei, als wäre Menge Geschäftsverteidigung. So stoppen wir ihre Bombenraumplan. Was sollen wir denn denn den jüdischen Bahn? Man hat es damals schon als Kristallnacht. Eine super Idee hat es sehr viel gebracht. Sie machten es vor und wir machen es jetzt. Und wer sich denn wohl, wenn von Kugeln zerfällt? Sie sollen verschwinden wie Seuche und Pest. Sie sind eine Gefahr und geben uns den Rest. Siehst du einen Stern, ja dann sei auf der Hut. Wer ist der Böse? Drum da sind Juden. Man hat es damals schon als Kristallnacht. Eine super Idee hat es sehr viel gebracht. Sie machten es vor und wir machen es jetzt. Und wer sich denn wohl, wenn von Kugeln zerfällt? Und wer sich denn wohl, wenn von Kugeln zerfällt? Und wer sich denn wohl, wenn von Kugeln zerfällt?